In der Sneak lief diese Woche der Film A la carte. Freiheit geht durch den Magen. Es ist, wie der Titel schon vermuten lässt, ein französischer Film von Eric Besnard, der ganz französisch die nationale Küche unserer Nachbarn feiert. Die Story. Es handelt sich hierbei um ein Historiendrama und spielt kurz vor der Französischen Revolution zu den Zeiten des Ancien Régime. Der Koch Masseron wird von seinem Dienstherrn Herzog Chamfort nach einem peinlichen Vorfall gefeuert. Dieser verliert zunächst seine Lust am Kochen, findet diese aber schnell wieder, als Louise bei ihm in die Lehre geht. Auch wenn der Film mit appetitmachenden Aufnahmen bester französischer Küche punkten kann, hat mich der Film im Großen und Ganzen leider nicht überzeugt. Die Figuren im Film wirken meist eher wie langweilige Stereotype, denn als interessante Charaktere. Außerdem scheint sich der Film nicht wirklich entscheiden zu können, ob er ein authentisches Historiendrama, eine aktuelle politische Gesellschaftskritik oder einfach nur eine plumpe Liebesgeschichte sein will. Alles in allem wirkt der Film, als hätte der Koch die Zutaten eher lieblos zusammengewürfelt, anstatt sie liebevoll auszuwählen und zusammenzuführen, wie man bei der französischen Küche ja eigentlich vermuten würde. Ab und zu scheint dann doch der Esprit des französischen Kinos durch, geht aber in dem ganzen Chaos des Films leider unter. Das Fazit. Solltet ihr große Fans des französischen Kinos und der französischen Küche sein, kann man sich den Streifen schon mal antun. Für alle anderen ist er eher keine Empfehlung. Dabei wird hier dem Zuschauer ein wirklich interessantes Thema, die Geschichte der französischen Kochkunst, halbgar serviert. Mir hat das Ganze leider keinen Appetit auf mehr gemacht.